Ora ho il piacere di dare la parola al professor Simon Retegan dell'Accademia delle Scienze Rumena di Cluj, Egli ci parlerà sul tema Rumäniens Gesetzgebung über die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen. Prego. Meine Damen und Herren, bevor ich meinen kurzen, bescheidenen Beitrag lesen werde, erlauben Sie mir, dem Direktor dieses so gastfreundlichen Instituts, Herrn Professor Paolo Prodi, meinen herzlichen Dank zu ausdrücken. Diese Einladung war für mich nicht nur eine große Freude, sondern auch eine große Ehre. Ich möchte auch Sie versichern, dass mein Referat wird nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Gesetzgebung Rumäniens in der Zwischenkriegszeit mit Bezug auf die nationalen Minderheiten im Allgemeinen und auf die ungarische Minderheit insbesondere wurde zum Gegenstand einer wahren Flut von Büchern, Abhandlungen, Studienarbeiten, Broschüren, Berichten, Zeitungsartikeln, sowohl in der rumänischen als auch in der ungarischen Geschichtsschreibung. Die meisten dieser Beiträge erschienen bezeichnenderweise zwischen 1936 und 1940, als das Problem der Revision der Grenzen an der Tagesordnung stand. Die Frequenz mit dieses Problem in den verschiedenen Forums, in öffentlichen Zusammentreffen, in der Presse zur Debatte gestellt wurden, weist selbst auf die extreme Spannung, die in dieser Zone existiert. Den ersten Eindruck, den diese weiterreichende Publizistik-Tätigkeit vermittelt, ist eine offensichtliche Parteinahme nationaler Art. Die von den beiden Lagern verwendeten gemeinsamen Mittel sind totale Verneinung oder das Gegenteil, totale Bejahung. Manche dieser unendlichen publizitären Eingriffe, die weniger den Historikern und Soziologen zu verdanken seien, als den Publizisten oder Politikmännern, die in den ersten Linien dieses stummen und hartnäckigen rumänisch-ungarischen Duells engagiert sind, sind von nationaler Leidenschaft gestempelt. Natürlich wird Verständnis dem gegenüber aufgewiesen, dass die ungarischen Emigranten aus Siebenbürgen wegen Verlust der Grundböden und Häuser ein tiefgreifendes seelisches Drama erlebten, was unser offenherzigstes Mitempfinden entlöst, aber ebenso natürlich stellen wir uns die Frage, inwieweit ihre Aussagen ganz objektiv sind. Manch solcher Eingriffe verneinen nicht nur jedwelche effektive Errungenschaft Rumänienseits, das Minderrecht betreffend, jedwelche Konzession oder Gewogenheit demgegenüber, sondern sogar die Fähigkeit von rumänischer Seite, sich aus dem Zwang der Trägheit und Willkürlichkeit loszureißen, sich einen demokratischen Staatsrahmen zu schaffen oder darin zu leben. Mit demselben Misstrauen empfangen wir auch die Haltung rumänischer Politiker, die unter dem Vorwand der egalitären Verfassungserklärungen probierten, das Bild einer idealischen, linearen und einförmigen Gesellschaft zu schaffen, die allen dieselben Garantien für Freiheit und Entwicklung, dieselben Zukunftschancen, einen Liberalismus und eine große Toleranz anzubieten. Ein gemeinsamer Zug für das ungarische und rumänische Lager zugleich ist die Tatsache, dass die Flut der Argumentationen und Gegenargumentationen nicht so sehr für die Gegner oder die eigene öffentliche Meinung bestimmt waren, eher den großen Europamächten galten, von denen sie anklagen oder verteidigen. Das Problem der Minderheiten erscheint nicht als ein Zweck an und für sich, sondern als Mieter zur Agitation, um Vorteile im Ausland, die Revision oder Verteidigung schon existierenden Grenzen zu erlangen. Von diesem Standpunkt aus erntete der ungarische Staat, wie bekannt ist, einen Erfolg durch das Wiener Diktat betreffend den nördlichen Teil Siebenbürgens. Es ist leicht verständlich, dass der enge Rahmen dieser Arbeit es nicht ermöglicht, eine integrale Darstellung sowohl der Maßregeln der rumänischen Verfassungstexte, die Minderheiten betreffend, als auch eine systematische Analyse jener Sondergesetze dieser Zeitperiode, die sich auf die persönliche Freiheit, das Recht für Sammlungen und Vereine, die Freiheit des Religionskultes, des Gebrauchs der Muttersprache und der Presse, die wirtschaftliche Freiheit, die politische Rechte der Minderheiten darzubieten. Ich kann hier nur ein wichtigsten Gesetztexte punktieren, einige Präliminärfeststellungen skizzieren und manche Teilbemerkungen formulieren. Ich beziehe mich vor allem auf die Schulgebiete, die seitens der ungarischen Minderheit aus Siebenbürgen am häufigsten inkriminiert wurden. Die Gesetzgebung des rumänischen Staates, die nationalen Minderheiten betreffend, umfasst zwei unterschiedliche Zeitperioden, die chronologisch aufeinander folgen, zwischen 1937 und zwischen 1937-1940, wobei eine der anderen gegenüber eine gewisse Kontinuität haben, aber auch evidente Brüche aufweisen. Was die erste Etappe kennzeichnet, ist, dass beinahe der rumänischen Gesetzgebung sich den demokratischen Normen Europas in Betreff der Minderheitsrecht anzupassen. Also wurde gerade am 1. Dezember 1918 als Grundprinzip des Vereinten Rumänischen Staates Folgendes proklamiert: Vollkommene Nationalfreiheit für alle hier lebenden Völker. Jedes Volk wird sich in der eigenen Sprache bilden, verwalten und richten, durch Individuen ihres eigenen Volksstammes, und jedes Volk erhält das Recht auf Vertretung im Parlament und in der Regierung des Landes, verhältnismäßig mit der Anzahl der Individuen, woraus es gebildet wird. Zweitens verpflichtete sich der rumänische Staat sowohl durch die Friedensverträge mit Österreich und Ungarn als auch durch Rumäniens Beitritt zum Minderheitsvertrag dem Schutz des Lebens, der Freiheit, der freien Glaubensausübung zu gewährleisten. Jede im Land wohnhafte oder auf demselben Gebiet Ungar und Österreicher geborene Person als rumänischer Staatsbürger anzuerkennen. Rumänien verpflichtet sich, den Säkler- und Sachsengemeinschaften aus Siebenbürgen lokale Autonomie zu gewährleisten unter der Kontrolle des Staates, was Religions- und Schulfragen anbelangt. Die Umsetzung dieser Maßregeln mit allgemeinem Charakter in die ordinäre Gesetzgebung, die verschiedenen Sphären des Soziallebens umfassend, war aber ein langwieriger Prozess, wobei die Politik der Zugeständnisse mit unnachgiebiger Haltung alternierte, der Toleranzgeist mit widriger Haltung oder sogar nationalen Exklusivismus, je nach der politischen Konjunktur. In diesem Sinne bildet das beste Beispiel das Kapitel der äußerst reichhaltigen Schulpolitik des rumänischen Staates, ein sehr wichtiges Gebiet, da der Unterricht in der Muttersprache eines der wichtigsten Mittel in den Händen der Minderheiten war, um ihre Individualität aufzubewahren. Was wurde in der rumänischen Ordinärgesetzgebung in diesem Sinne vorgesehen? Bis zur Annahme des Schulgesetzes vom Jahre 1924 existierte ein transitionelles System, wodurch das alte Prinzip anerkannt wurde, dass in den Konfessions- und Privatschulen die Unterrichtssprache von denen festgesetzt wird, die die Schule unterstützen. Auch wurden die von ungarischen Staat unterstützten Schulen vom rumänischen Staat übernommen. Der Unterricht sollte in der Sprache der Mehrheit der Bevölkerung, jeder Gemeinde erfolgen. Dadurch änderte sich das zahlenmäßige Verhältnis der Elementarschulen in verschiedenen Sprachen radikal durch die Verminderung der Zahl der Staatsschulen mit Ungarisch als Unterrichtssprache und das Anwachsen derer mit Rumänisch und Deutsch als Unterrichtssprache, ohne aber dass Proportionalität integral der Proportion der Bevölkerung zu entsprechen. Im Sekundärunterricht wurde Geschichte und Geografie Ungarn mit der Geschichte und Geografie Rumänien ersetzt. Von den Mitgliedern des Lehrkörpers wurde verlangt, den Treueid gegenüber dem rumänischen Staat als eine Garantie, dass sie tadellos ihre Rolle erfüllen werden, abzulegen. Wenn bis 1918 keine einzige Staatsschule existierte, wo die Unterrichtssprache eine andere gewesen war als ungarische, verpflichtete sich der rumänische Staat durch das Gesetz der staatlichen Grundschulen von 1924, dass das Unterrichtsministerium in jenen Ortschaften, wo die Sprache der Bevölkerung eine andere als Rumänisch war, Elementarschulen in der Sprache der Minderheit zu errichten und zu unterstützen. Dieses Gesetz aber enthielt auch das Maßregel, dass jene Staatsbürger rumänischer Herkunft, die ihre Sprache verloren verpflichtet werden, ihre Kinder in Schulen mit Rumänisch als Unterrichtssprache, öffentliche oder private, zu erziehen. Was den Sekundärunterricht anbelangt, wurde dieser mittels dem Gesetz vom 1928 sehr oft wegen Tendenzen zur Romanisierung inkriminiert, geregelt. Gleich wie im Falle des Elementarunterrichts, obwohl Sekundärschulen mit ungarischen Unterrichtssprache materiell vom rumänischen Staat unterstützt existierten, danke, wandte sich die Großzahl der ungarischen Schüler den Konfessionallyzeen zu. Was aber die ungarische Minderheit Siebenbürgens in diesem Sinne selbst am meisten unbefriedigt hat, waren die tatsächlich sehr schweren Bedingungen der Ablegung der Reifeprüfung, sowohl was die Prüfungsgegenstände als auch die Struktur der Prüfungskommission betreffend. Das Gesetz des Hochschulunterrichts stipulierte endlich, dass nur der Staat Universitäten errichten kann. Die weiterreichende Beteiligung der Minderheiten am Wirtschaftsleben Rumäniens hat sich positiv auf ihre Beteiligung am politischen Leben, sowohl auf zentraler als auch auf lokaler Ebene, ausgewirkt. Man muss anerkannt werden, dass Rumänien der Zwischenkriegszeit ein demokratischer Staat war, worin laut Verfassung von 1923 die Minderheiten sich der Freiheit in politische Parteien zu organisieren erfreuten, sich am politischen Leben, am Wahlkampf und der parlamentarischen Tätigkeiten in selben Maße wie die rumänischen Parteien beteiligen konnten. So wurde 1921 der ungarische Verband Magyar Szövetség, im 1922 die ungarische Volkspartei Magyar Néppárt, die beide sich 1930 zur ungarischen Nationalpartei Magyar Nemzeti Párt zusammengeschlossen. Alle ungarischen Parteien beteiligten sich an den Parlamentwahlen, sei es in Allianz mit anderen politischen Formationen, aber öfters ganz selbstständig. Obschon keine der Minderheiten gemäß ihrer Zahl im Parlament vertreten war und das wegen der tendenziösen Art der Schaffung von Verwaltungseinheiten die zugleich auch als Wahlbezirke galten, dennoch war ihre politische Vertretung im Vergleich zu der Lage vor 1918 oder zu der Minderheiten Ungarns in der Zwischenkriegszeit eine bemerkenswerte. Eine gewisse Duplizität der Gesetzgebung kann auch angesichts der Minderheitskulte nicht verneint werden. Obwohl sich diese einer effektiven und bedeutenden Autonomie erfreuten, wurden sie theoretisch laut der Verfassungen von 1923 und 1938 dem Ehrenprimat des orthodoxen und griechisch-katholischen Kultus gegenüber an zweiten Stelle gesetzt. Die zweite Phase der rumänischen Gesetzgebung, die Minderheiten betreffend, entwickelte sich in den Jahren 1938, 1939 in einem für Rumänien immer bedrohlicher werdenden europäischen Kontext. Doch aber in dieser Periode und in dieser Richtung erfolgt eine ausgesprochene Verbesserung der offiziellen Politik. Der Anfang bedeutete die Entstehung einem Generalkommissariat für die Minderheiten. Ein weiterer Schritt in dieser neuen Richtung war die Veröffentlichung des Minderheitenstatuts, das eine Reihe von Grundverdeutlichungen und praktischen Anweisungen zur Lösung existierenden Auseinandersetzungen zwischen der rumänischen Regierung und der Minderheiten umfasst. Im Geiste dieser Annäherung wurden alle Unstimmigkeiten mit der deutschen Minderheit gelöst. Eine kurze Bilanz der von rumänischen Nationalitätenminister mit den ungarischen Parlamentären geführten Verhandlungen weisen nochmals auf bemerkenswerte Erfolge, sowohl auf ekklesiastischen Gebiet als auch auf dem Gebiet der Schule. Somit gewährleistete man der konfessionellen Elementarschulen eine jährliche Subvention von 20 Millionen Lei und das neue Gesetz des Elementarunterrichts hat den Eltern das Recht anerkannt, die ethnische Zugehörigkeit der Kinder zu bestimmen und für sie die Schule zu wählen. Das neue Gesetz für Sekundärunterricht bot den gerechtfertigten Anklagen das Abitur und andere ungarische Wünsche betreffend eine vorteilhafte Reservierung an. Im Gegensatz zu diesen direkten Zugeständnissen ordnet die neue Verfassung von 1938, die eigentlich das Einstellen des Parlamentarsystems in Rumänien bedeutet hat, zwei Kategorien von Bürgern an: Rumänien der Abstammung nach mit größeren Rechten gegenüber den rumänischen Bürgern, eine Kategorie, wo die nationalen Minderheiten hineingehörten. Ungeachtet aber dieser Abgrenzungen und Abstufungen, die in den Grund wie ordinär Gesetzen festgesetzt, entwickelte sich das tägliche Leben Siebenbürgers, das rumänische, ungarische, deutsche, normalerweise ohne außergewöhnliche Spannungen, so wie es der überraschend starke und nie unterbrochene Gang der Mischehen sowohl in den Städten als auch auf dem Lande andeutet. Diese tiefgreifende Realität des Lebens in Siebenbürgen zu ignorieren, ist genauso gefährlich wie die Ignorierung jener reellen und immer sehr wichtigen Fragen des Zusammenlebens der Ethnien, Fragen, die sehr akut vor die Gesetzgebung Rumäniens in der Zwischenkriegszeit gestellt wurden, Fragen, auf die diese mit unvermeidbaren Zögern, mit Erfüllungen und Unabnehmlichkeiten, Auf- und Abstiege, Licht und Schatten eine legale Antwort gesucht hat. Ich danke Ihnen. Molte grazie al professor Retegan per la sua bella ricostruzione di questa situazione così complessa che ancora una volta ha messo in luce l'importanza che soprattutto hanno i problemi di educazione, no? di relative all'organizzazione della scuola e via dicendo, per i problemi delle minoranze e del loro controllo.